Heute gab es ja eine Nachricht von Kobo, die als dritte von den größeren Anbietern nach Barnes & Noble und Amazon das E-Book nutzen, um Self-Publishing darüber anzubieten. Also eine weitere internationale Plattform in dem Bereich. Und wenn ich so ein bisschen aus dem schaue, was mich im Moment gerade persönlich arbeitsmäßig so umtreibt, dann muss man eben sagen, dass durch die E-Books Self-Publishing, also das selber Machen von dem, was Verlage früher getan haben, unglaublichen Aufschwung gewonnen hat. Also es ist so eine Revolution, die möglicherweise manche Verlage beziehungsweise manche Leser auch noch so gar nicht mitkriegen, die sich aber auch in der Amazon E-Book-Bestsellerliste widerspiegelt, weil wenn man da mal reinschaut, dann werden die Bestseller in Deutschland zumindest im Moment gerade fast alle von schlichten Self-Publishern in Beschlag genommen. Also da sind nicht die gleichen Leute auf den Bestsellerlisten, die jetzt zum Beispiel im stationären Handel sind oder die so auf der Spiegel-Bestsellerliste jeden Monat oder jede Woche veröffentlicht werden. Also man sieht ja auch, dass das viele Blogger sind, die einfach ihren Blog dann wiederverwenden, recyceln als E-Book. Exakt. Ja, ja. Und siehst du da einfach einen Verlust der Werte, der Inhalte, dass jetzt dann plötzlich dann neue Inhalte kommen, die, sag ich mal, auch interessant sind, aber nicht mehr vom großen Verlag kommen? Nö, also das ist überhaupt kein Verlust von Inhalten, im Gegenteil. Das ist ja eher etwas, was die Sache bunter macht. Was ein Verlust ist, ist das, dass die Verlage das Gefühl der Hoheit über den Content auch noch im Buchbereich eben verlieren. Also wir haben ja als Verlagsangehörige ziemlich viele Jahre lang immer das Gefühl gehabt, also wir sind diejenigen, die diese Gatekeeper-Funktion haben und sagen, was andere Leute lesen sollen. Und das verliert dadurch natürlich gewaltig an Wert. Also heute kann eben jeder sowieso über das Internet, aber jetzt eben auch in dieser E-Book-Form seine Meinung verbreiten und seine eigene Leserschaft finden. Und erstaunlicherweise beim E-Book wird er dafür auch noch bezahlt. Das ist ungewöhnlich. Also im Internet passiert es ja kaum, dass man für Content anständiges Geld kriegen kann. Da muss man ja immer so eine Umgehung oder sowas finden. Aber beim E-Book setzt sich das durch, dass Leute bereit sind, auch jemanden, den sie nicht kennen, wenn das Thema interessant genug klingt, zum Beispiel 2,99 € zu spenden. Inwieweit hat die Verlagsindustrie dort aus den Fehlern der Musikindustrie gelernt, würde mich da jetzt interessieren. Also die Probleme sind ja ziemlich ähnlich. Genau, wenn du mir die Frage stellst, würde ich sagen, wir haben eigentlich fast gar nichts gelernt daraus. Schade. Ja, es ist erschreckend. Also wenn du mal schaust, mal abgesehen von Amazon, die so ein eigenes geschlossenes System da haben, aber achten enorm viele Verlage darauf, dass ihre Daten eben in verschlüsselter Form, also kopiergeschützt über das geschützte EPUB-System rausgehen und dass das Weitergeben der Contents nicht möglich ist. Also ich kann das natürlich auf der einen Seite als Verlagsmensch sehr gut nachvollziehen, weil, also ich sage das jetzt einfach mal so ein bisschen von oben herab, aber es dauert halt länger und ist viel aufwendiger, ein Buch zusammenzustellen, als vielleicht einen Song zu komponieren. Und hinterher ist es aber so, dass das Datenübertragen, also das Raubkopieren da nur einen Bruchteil der Zeit in Anspruch nimmt, weil es eben nur ein paar Kilobyte sind, gegenüber auch noch einem Song oder sowas. Und man möchte natürlich diese Art von Abfluss nicht haben. Ich glaube aber nicht, dass sie stoppbar ist. Also ich denke, wir werden das Gleiche erleben, wie wir das bei der Musik erleben. Irgendwann ist der Damm eben gebrochen und Kopierschutz wird nicht funktionieren. Und dann ist es eher so, dass man sich ja wahrscheinlich dem Trend aussetzen muss, dass es dann eben ja ein paar Raubkopierer und hoffentlich ein paar ehrliche Menschen gibt. Ja, ich finde es halt unheimlich spannend, dass also dort die Verlagsbranche hingeht und sagt, so, wir wollen das jetzt möglichst alles sicher haben. Mhm. Und wir zieren uns jetzt erstmal ein paar Jahre, bevor wir bei diesen digitalen Sachen, die uns eh so ziemlich, sagen wir eher Angst machen, überhaupt mitmachen und dass dort genau die gleichen Fehler gemacht werden wie in der Musikindustrie. Ja. Wo dann hinterher ein Apple da war und gesagt hat, so und jetzt nehmen wir das in die Hand und dann funktioniert das auch und die ganzen Großen sagen dann, Das haben wir jetzt aber so nicht gewollt, aber anders scheint es nicht zu funktionieren. Also die Warnung, die die Verlagsleute sehen, wenn sie auf das schauen, was der Musikindustrie passiert ist, die ist schon da. Also man geht heute garantiert nicht drüber hinweg und sagt, wir versuchen es einfach mal und wir sind besser als die Musikindustrie und uns wird es gelingen, Kopierschutz durchzusetzen. Es ist aber so eine Geschichte da, naja, in gewisser Weise hofft man auch darauf, dass so eher geschlossene Systeme, wie sie zum Beispiel der iVoox Store darstellt oder Amazon darstellt, sich dann schon durchsetzen und dazu führen, dass die Leute eine gewisse Ehrlichkeit an den Tag legen. Und im Moment gibt's halt, ja, ich sag's mal so, gibt's halt ein paar Urgesteine in der Branche, die sagen, mein Content gebe ich aber nur her, wenn er kopiergeschützt ist. Und da spielen in gewisser Weise ja diese Systeme, nämlich das System von Apple und das System eben von Amazon mit. Also die sind den Verlagen da schon entgegengekommen und die haben in gewisser Weise sogar was davon, wenn das eben nur auf deren Plattformen vernünftig abspielbar ist. Es ist ja nicht so, dass die sich da dagegen gesperrt haben. Was aber schlecht ist, ist einfach das, also wer das mal versucht hat, irgendein Feld, Wald und Wiesen E-Book-Reader, sagen wir mal so, an eine Thalia-Buchhandlung in den Einkauf anzuschließen oder dann an buch.de, der weiß halt, welche Hürden er erstmal gegangen sein muss. Und diese Hürden sind verhindernd für den normalen Konsumenten. Also ich kann hier selber, also aus eigener Erfahrung darüber berichten, ich habe gerade vor 3 Wochen wieder meiner Tochter einen neuen E-Book-Reader von Sony in Gang gesetzt und wir sind, naja, sagen wir mal so, irgendwann abends um 11 da gesessen und haben nur noch gelacht, weil es uns nicht gelungen ist, bei Thalia hinterher ein Buch zu bestellen, beziehungsweise bestellen konnten wir, aber wir haben dann erfahren, dass unser Bankkonto erstmal überprüft werden musste, ob wir solvent genug sind, dass man uns beliefern will. Also all solcher Blödsinn eben. Es ist halt die Sache, es wird dort genau dasselbe gemacht wie bei der Musik. Es ist entweder nicht vorhanden oder zu kompliziert oder viel zu eingeschränkt. Und ich meine, ich sehe es bei mir. Ich habe also schon ein paar Anläufe genommen, mir die E-Book-Sache ernsthafter anzugucken, weil es halt ganz klare Vorteile hat, aber das Angebot stimmt nicht. Und wenn ich das jetzt moralisch ein bisschen lockerer sehen würde, würde ich einfach doch hingehen und würde sagen, dann gucken wir mal, ob wir nicht irgendwo ein kostenloses Angebot finden von irgendjemandem, der es ins Netz gestellt hat. Und sobald sich das halt, diese Mentalität einmal durchgesetzt hast, lässt du die nicht wieder raus. Und von daher sind die Verlage zu spät dran, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, die sind nur ganz zu spät dran. Also zumindest nicht in Deutschland. In Deutschland haben wir im Moment so eine sehr zurückhaltende Bevölkerung, was E-Books anbelangt, gegenüber jetzt zum Beispiel den Vereinigten Staaten oder Großbritannien. Und dann diejenigen, die heute E-Book-Reader kaufen, laufen in großen Scharen Richtung Amazon und da finden sie so einen Wohlfühlbereich, würde ich das mal sagen. Also du kaufst dir so ein Kindle und dann kommst du eigentlich kaum auf die Idee, jetzt als Raubkopierer unterwegs zu sein, weil die dir auch das Gefühl geben, naja, du kriegst den Content wireless auf dein Gerät drauf, egal wo du bist. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass sie den Kindle auch mit externer, sagen wir mal so, geraubter Literatur befüllen können. Also ich glaube, da scheitern 99% dran, wenn sie es versuchen würden. Und ja, gut, Amazon tut natürlich auch nichts dafür, den Leuten das zu erklären, finde ich jetzt persönlich okay. Aber an sich ist hier in Deutschland das Kind noch nicht so sehr in den Brunnen gefallen. Da ist es eher noch so, dass wir sagen müssen, da müssen wir die Leute überhaupt erst noch davon überzeugen, dass E-Books irgendwas taugen könnten. Eben, du meinst, dass da die klassische Variante quasi noch gang und gäbe ist, also dass da die Buchhändler ihre Bücher vertreiben und einfach noch zufrieden sind und in Sicherheit sich eigentlich wiegen, eigentlich momentan. Also, die Buchhändler, boah, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also der Buchhandel, der hat ja jetzt gerade diese Woche ist ja ganz frisch wieder, also nicht wieder, sondern zugeben müssen, dass er weniger Umsatz macht. Und er muss sich natürlich schon überlegen, dass das durchaus daher resultieren kann, dass mehr Leute E-Books kaufen. Gar keine Frage. Nur der Buchhandel selber, der ist natürlich da in einer echten Zwickmühle. Also wenn E-Books zunehmen, dann spielt er wahrscheinlich, also der Laden an der Ecke, keine große Rolle beim Verkauf dieser E-Books, was eigentlich schade wäre. Auch der sollte in die Lage versetzt werden, E-Books zu verkaufen. Klingt zwar ein bisschen komisch, ist aber so, man könnte sich ja vorstellen, da geht jemand in den Laden rein und der ist jetzt, sagen wir mal, nicht besonders dogmatisch und sagt, mir ist es egal, Hauptsache ich kriege den Content und wenn er den jetzt nicht da hat im Laden, dann nehme ich ihn auch als E-Book. Ne? Also eine normale Situation. Heute muss eine Buchhandlung ja sonst das physische Stück bestellen, wenn es nicht da wäre. Das könnte man sich ja durchaus vorstellen. Aber die Buchhändler selber, das ist jetzt ein harter Vorwurf und ich weiß, dass manche Buchhändler mich dafür prügeln werden, sind aber teilweise so technikentfernt, dass sie sich, glaube ich, noch nicht mal richtig Gedanken darüber machen, wie man kreativ mit dem Thema umgehen kann, sondern in erster Linie in so eine Abwehrhaltung verfallen. Und wer so in den letzten Wochen mal in eine klassische, sagen wir mal, Weltbild-Filiale gegangen ist und da sich mal hat einen E-Reader erklären lassen oder bei Thalia oder sowas, der stößt meistens auf eine Buchhändlerin, die das Ding eigentlich eher mit Spitzenfingern anfasst, als sie dann nun tatsächlich eine aktive Beratung gegenüber dem Kunden da macht. Sie wollen es gar nicht verkaufen. Eigentlich. Ja, genau. Mhm. Eigentlich nicht. Also eigentlich ist es ja auch so, der E-Reader wird ja so also ein bisschen gesehen als der Totengräber der eigenen Branche. Ne? Da geht Barnes & Noble einen guten Weg, finde ich. Die bieten ja ihren eigenen E-Reader an und in den jeweiligen Filialen haben sie so Eckbereiche, genau, wo sie... WLANs, ja. Genau, mit WLAN plus wie kleine Cafés mit gratis Kaffee plus eben gratis WLAN. Vollkommen dann, richtig. Das finde ich schon mal ein recht guter Ansatz. Ja, das ist ein guter Ansatz. Und der würde vielen Buchhandlungen in der Bundesrepublik auch irgendwie zu Nutzen gereichen. Aber ich glaube, irgendwie so richtig kreativ in der Richtung gehen die deutschen Buchhändler damit nicht aus. Also die sich mit E-Book-Thema beschäftigen, also wie die Thalias oder die Weltbilds, die verkaufen halt vor Ort sozusagen ihre E-Reader. Und dann habe ich so das Gefühl, ist der Kunde nicht mehr gerne im Laden gesehen, sondern er bestellt halt dann irgendwie mit dem E-Reader, den er gekauft hat, dann bei Weltbild Online oder bei Thalia Online. Da gibt es ja dann die Hotline. Ja, genau. Thalia. Aber im Prinzip, da hat Martin schon recht, im Prinzip die Zukunft, denke ich mal, vom Buchhändler könnte ich mir so vorstellen, dass du dort dann in dem Buchhandel denn die E-Reader verkaufst, den Support vor Ort zur Verfügung stellst und die entsprechenden E-Reader dann auch betanken könntest. Wenn du sagst, ich habe so eine ältere Mutter, die hat jetzt kein WLAN zu Hause, die möchte jetzt auch kein Kindle haben und so weiter, dann gehst du dorthin, kannst dann vielleicht mit, keine Ahnung, mit Wi-Fi oder sonst irgendwas das betanken und zahlst dann auch per Papiergeld vielleicht auch. Ja, oder stell dir mal vor, der Buchhandel wird zum Showroom für die Bücher. Das heißt also, die Leute gehen dahin, können also in den Büchern physisch blättern und wollen aber dann nicht die Ware physisch nach Hause tragen, sondern können sie digital nach Hause tragen. Das kann ja durchaus alles sein. Mhm. Also ich hatte mal letztes Jahr auf so einem Kongress die etwas freche These aufgestellt, dass die Großverlage sich in Zukunft Showrooms in der Friedrichstraße oder auf der Zeil oder sonst was leisten werden, wo sie sozusagen die letzten physischen Exemplare ausstellen, um Kaufanreize auszulösen, dann aber den Kunden sehr wohl im Laden mit seinem digitalen Gerät und dem Content ausrüsten und das Geld wirklich vor Ort einfach einnehmen. Ja? Und das könnte eine Abwehrreaktion sein zu dem, was nämlich der normale Buchhandel jetzt wahrscheinlich in Zukunft an Leistungen noch für die Verlage erbringt im E-Book-Bereich, nämlich wahrscheinlich gar nichts. Wie siehst du das Thema, was jetzt auf der E3, um einen kleinen Sprung zu machen, Microsoft vorgeführt hat, diese 3D-Bücher, dass du quasi über Virtual Reality mit der Kinect dann Bücher kaufen kannst, die zum Beispiel QR-Codes hat und dann wird das Bild zum Beispiel von der Frau Rowling wird dann dreidimensional dargestellt und man kann mit dem Buch dann spielen. Ja, sehe ich zwiespältig. Also auf der einen Seite begrüße ich immer alles, was Medien spannender macht und sehe auch immer noch alle Medienformen also verbesserungsfähig. Und je näher sie sozusagen in den Gesamtkontext des Lebens einbezogen werden, der Menschen, für die sie gemacht werden, umso besser. Auf der anderen Seite ist es so, also ich komme noch aus einer Zeit, Da habe ich so meine berufliche Laufbahn gestartet. Da war das Wort Multimedia ein unglaublicher Hype. Jeder glaubte, er müsse seine Produkte multimedial aufbereiten. Und das scheiterte dann entweder daran, dass es viel zu teuer war, also die Produkte, die dann danach hätten verkauft werden sollen, gar nicht mehr verkaufbar waren, weil schlicht und ergreifend niemand den Preis hätte zahlen wollen. Oder diese Art von Multimedia, die Leser, also und da rede ich jetzt mal bewusst vom Leser, einfach schlicht und ergreifend überfordert hat. Also ihr kennt es wahrscheinlich alle. Es gibt auf dem iPad so die tollsten Arten von Showcases, wie man Bücher in Zukunft machen könnte. Da hat Al Gore mal so ein Dings gemacht, Our World, ist x-mal prämiert worden. Alle finden es ganz toll. Das ist aber dann im Prinzip nichts anderes als so ein zappelnder Adventskalender, wo du auf jedes Bild drauf klicken kannst, sondern es ist ein Filmchen dahinter und sonst was. Die Leute spielen vielleicht eine Weile damit, aber nach einer Weile fühlen sie sich überfordert. Und das passiert gern bei solchen Sachen. Zu viel dahinter, bei, also vor allem beim Al Gore-Buch, da ist ja wirklich alles ausgereizt. Ja, genau. Ja, da gibt es ähnlich aber auch für Kinder so ganz minim, wo sie so kleine Aufgaben erfüllen müssen, wie Blumen gießen etc. Ja. Und dann geht es aber dann weiter und da blätterst du auch wie in einem richtigen Buch und nachher baut sich jede zweite Seite ist irgendwie so ein 3D. Teil und das andere ist dann in Textform, wo es entweder vorgelesen wird oder selber gelesen werden kann. Ja. Also ich denke, man muss diese Effekte sparsam einsetzen, so ein bisschen wie beim 3D-Film. Also kein Mensch erträgt einen full-fledged 3D-Film, wo einem alle 10 Sekunden irgendwas ins Auge springt. Und auf der anderen Seite, die richtig guten 3D-Filme sind einfach die, wo du nach einer Weile gar nicht mehr den 3D-Effekt bemerkst, sondern mittendrin bist. Einfach mittendrin, ohne es unnatürlich zu empfinden. Quasi dann wie so ein Aufklappbuch, wo man dann irgendwo ein bisschen ziehen kann und dann bewegt sich der Hase und die Kuh, der Schwanz und so weiter. So bei einem Kinderbuch jetzt, das könnte man natürlich damit dann auch schön umsetzen. Genau, genau. Und bloß nicht, das also ist ganz, ganz wichtig, es darf auch nicht für den Produzenten zu kompliziert sein. Kompliziert sein, weil sonst kommt beim Kunden ein Produkt an, das unbezahlbar ist. Das muss man ganz klar sehen. Und der Anspruch, auf der einen Seite möglichst viele Elemente einzubauen, die eben ein bisschen moderner daherkommen und der Anspruch, das aber auch noch in einer, sagen wir mal, konsumentenfähigen Preisklasse zu tun, der klafft dann schnell auseinander. Was mich noch interessieren würde, was ich festgestellt habe, ist, dass beispielsweise in E-Books Fehler sind, die in der gedruckten Variante nicht sind. Wie kann sowas passieren? Ja, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit ist immer die, dass das Ding erst als E-Book konstruiert worden ist und sehr früh ausgespielt worden ist und erst danach eine vernünftige Korrektur am Text stattgefunden hat. Also das findet man zum Beispiel bei Büchern, die jetzt zuerst als E-Book konstruiert worden sind, wo man dann schauen wollte, ob sie eine gewisse Verkäuflichkeit haben und dann redigiert die keiner mehr, aber für die Buchversion wird's nochmal redigiert. Das andere Eine andere Möglichkeit ist schlicht und ergreifend, klingt jetzt total bescheuert, aber wenn es ein älteres Buch ist, kann es durchaus sein, dass es zu diesem Buch keine elektronische Vorlage mehr gab und das Ding dann einfach eingescannt worden ist. Und eigentlich muss man diesen Scan dann auch nochmal von der ersten bis zur letzten Seite Korrektur lesen, weil da könnten ja auch irgendwelche Fehler eben beim Scanprozess entstanden sein. Und wenn das niemand macht, was eben ein teurer Prozess ist, dann sind die Fehler da drin. Wie muss man das sehen? Ab wann kann man denn eigentlich davon ausgehen, dass bekannte Bücher elektronisch den Verlag übergeben worden sind? Ab wann? Du meinst jetzt welches Jahrzehnt? Ja. Also, relativ einfach. Also sagen wir mal so DTP, wie das so schön mal hieß, ist irgendwann so Ende der 80er Jahre etwas hipper geworden und erst so ab Mitte 1990, so was würde ich mal sagen, war durchgehend die Druckvorlagenherstellung dann dem Manuskript entzogen, sagen wir mal so, also rein digital. Ich wollte schon gerade fragen, wie alt ist Tech jetzt? Ja, mein... Ich würde eher sagen, das hängt vom Alter des Autoren ab. Wenn der nämlich immer noch irgendwie, was weiß ich, jetzt 80 ist und sagt, ich habe meine gute alte Schreibmaschine und was anderes will ich nicht mehr, dann gut, ist aber das dann würde es trotzdem jeder Verlag natürlich elektronisch erfassen, weil du musst es ja irgendwie in vernünftige Form bringen. Aber es wird nicht elektronisch eingeliefert. Nee, also mit den Autoren habe ich auch immer wieder zu tun. Da muss man schon abwägen, ob sich das überhaupt noch lohnt. Aber die größere Problematik liegt darin, dass in den letzten 30 Jahren die Satzsysteme eben keinen Bestand hatten. Also du hast heute teilweise Satzdaten aus den 80er Jahren, die du eben nicht mehr lesen kannst mit der Technik, die du heute im Einsatz hast. Und dann gab es halt noch kein PDF oder sonst irgendwas und dann musst du Konvertierungen machen. Da musst du immer ausrechnen pro Buch, ob sich das wirklich lohnt, das zu tun. Aber wenn die Daten elektronisch vorliegen, das wird mich jetzt persönlich sehr interessieren, weil es kann eigentlich nicht so derbe sein, dort eine Konvertierung zu schreiben. Nee, so derbe kann das nicht sein, aber es kann durchaus derbe sein. Das waren damals ja auch Systeme, die sehr proprietär waren, wo du dann eben bestimmte Dinge, die zu einem Buch, also gerade bei größeren Werken dazugehören, wie zum Beispiel Verschlagworte und Glossar, sonstige Sachen, die kriegst du nicht einfach automatisch zusammen, sondern muss sich jemand hinsetzen und muss das Zeug neu zusammenbauen. Und das ist Geld, ganz klar. Und da überlegst du dir als Verlag bei jeder Ausgabe, die du also von Print nach digital führst, ob sich das lohnt. Spannend, also, spannend. Wenn du mal schaust, was zum Beispiel Google da treibt mit seinem Google Books, also dieser ganzen Scan-Area, oder was große Bibliotheken machen, also British Library zum Beispiel, die das ganz, ganz hervorragend machen. Aber die meisten Scan-Produkte, die haben eigentlich mit dem Buch, so wie das mal war, nicht immer etwas zu tun. Also gerade die Google-Leute produzieren unglaublichen Müll in der Richtung. Unglaublichen Müll. In welcher Form? Also wieso? Ja, da sind Fehler drin. Massiv, massiv, massiv, weil die Scanner nicht in der Lage sind, bestimmte Schriftarten vernünftig dann in Fließtext umzusetzen. Also extreme Fehler geradezu. Also ich habe mal früher in einem medizinischen Verlag gearbeitet und da kann man sich vorstellen, dass wenn eine falsche Dosierung angewendet wird, zu tödlichen Ergebnissen führen kann. Also das heißt, der Google-Buchdienst ist auch noch ein bisschen Beta. Ne, der ist halt so, wie er ist. Also die gehen halt fix über jedes Buch drüber und da liest niemand Korrektur hinterher. Also und ich würde, wie gesagt, also gerade bei dem Medizinbuch in der Richtung äußerste Zweifel an den Tag legen, ob ein Arzt, der mich behandelt, nun auf der Basis eines Google Books da arbeiten sollte. Hast du eigentlich auch einen LinkedIn-Account? Nee, das ist das Einzige, was ich nicht pflege. Ah, dann hast du ja heute Glück gehabt. Glück gehabt. Wieso? Habe ich nicht mitgekriegt, was ist passiert? 6,5 Millionen Accounts wurden gehackt und deren Passwörter veröffentlicht. Okay, ja gut, dann hatte ich heute mal Glück. Ja gut, die Passwörter an sich wurden nicht veröffentlicht, sondern lediglich die unsalted hashes. Okay. Oh, unsalted, dann also die Passwörter direkt. Ja, sozusagen. Also jeder mit einer Rainbow Table kann das mal kurz konvertieren. Ja, da mietet man sich ja nur noch die Amazon Cloud an und dann geht das einmal. Spannend. Zur E3 nochmal zurückzukommen. Ich muss sagen, also ich habe mir das angeschaut und ich war eigentlich von allen drei enttäuscht. Na, also hör mal zu. Also das Intro von Sony war schon fast Oscar-reif. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, ja, gut. Und Nintendo hat auch ein sehr nettes Intro gehabt und dann kommt Xbox und kommt da so ein bisschen dröge daher. Also da wurden die Amis doch irgendwie von den Japanern eingedost, oder? Aber Xbox hat gesagt, sie sind die Besten, das reicht doch. Also muss ich mal ganz ehrlich sagen, schlecht finde ich nicht, was Microsoft da fabriziert hat. Also jetzt, wie die Präsentation war, weiß ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt im Nachhinein nicht so bewerten. Ich habe halt also hauptsächlich die Meldungen dazu gelesen. Ja. Und dieses Smart Glass an und für sich hört sich ja schon mal ganz nett an. Hast du das Video dazu gesehen? Da hatte ich das Video zugesehen. Es war nur 5 Minuten lang gewesen, kann das sein? Ja. Und also das fand ich schon nett, dass du mit einem Tablet hingehen kannst. Und das Schöne ist ja an dieser Stelle auch ein beliebiges Tablet. Das heißt, iOS-Geräte, Android-Geräte, Windows Phone-Geräte sollen damit ja funktionieren. Übergreifen, genau, über die App von Xbox, genau. Und dann gehst du damit hin, guckst dir da dein Video an, kommst nach Hause, sagst jetzt aber ab auf den Fernseher und dann kriegst du dann die Informationen auf dem Tablet beziehungsweise auf dem Smartphone und so weiter, kannst damit mit der Xbox noch steuern und also finde ich eigentlich super. Und dann auch den Internet Explorer da zu kombinieren, fand ich auch nicht verkehrt. Also ich denke, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Allerdings die Präsentationsweise und der Stil, das ist schon ein bisschen, altbacken gewesen. Ich habe auch nur auf die Präsentation kommentiert. Den Inhalt habe ich mir nur rein selektiv angeguckt, weil die 3 Stunden Zeit hatte ich nicht. Ja, ging mir nämlich genauso. Deshalb nochmal kurz drüber geguckt und dann... Ja. Aber wenn du die Sony-Präsentation, da habe ich als erstes mal gedacht, was geht denn hier ab, ne? Mit Lightshow und allem wirklich vom Feisten und große Masse und wirklich gestaged bis dort hinaus. Die haben also wirklich was locker gemacht und da hat Microsoft doch, ja... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, bei denen muss auch irgendwann mal so ein Generationswechsel her. Es reicht halt nicht mehr, wenn Steve Ballmer über die Bühne springt und Developers, Developers, Developers. Monkey. Unter den Armen schwitzt und damit rumfuchtelt, ja. Genau. Aber was ich schade fand, also Nintendo hat ja eigentlich das Gleiche gezeigt, was sie auf der letzten E3 auch gezeigt haben. Nicht mehr und nicht weniger. Stimmt. Das sage ich schon lange, die sind tot. Martin. Ja, Entschuldigung. Also Nintendo ist immer totgesagt worden. Also wenn ich da jetzt mal an den ans N64 und den GameCube denke, haben alle immer gesagt, oh, das wird bei Nintendo nichts. Jetzt hatten sie mal, sage ich mal, eine Ausnahmespielkonsole, wo wirklich was richtig Neues war und die ging durch die Decke, sage ich mal, die Verkaufszahlen. Und ich denke mal, die Wii U, also... Ja, mich haut sie nach wie vor nicht vom Hocker, auch was ich gesehen habe. Glaube ich nicht, dass die der Verkaufsrenner wird. Und bei allen anderen kann man ja überhaupt noch nicht absehen, was es da überhaupt mal an neuen Konsolen geben wird. Ich glaube, bei der Wii U wird der Preis eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen. Ja. Mhm. Weil wenn mit Tablet recht günstig ist, dann vielleicht. Aber kommt weil dann... Wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, ich habe meine Wii hier stehen, sie macht Rabatz wie sonst noch was. Und wenn die Wii U jetzt Wii-kompatibel ist, nicht rattert und einen vernünftigen Preis hat, würde mir schon allein das Loswerden des Ratterns, würde mir schon ein gewisses Geld wert sein. Ja. Was ich spannend fand, ist im Prinzip vom Gesamtpackage her, ist eigentlich die Wii ja dann trotzdem günstiger, weil wenn du es so betrachtest, dieses Smart Glass Prinzip hat ja die Wii U eigentlich ja auch. Also außer Smartphone beispielsweise, du hast ja dann den Tablet und so und du bringst ja in dieses Package, was du bei der Wii U kaufst, ist ja dann das Tablet schon dabei. Für Leute, die nicht ihr Tablet haben, dann wird's teurer. Aber das hatten, also wir beide hatten das Anfang Woche schon mal, da bist du einfach in einem extrem geschlossenen System. Ich meine, die Leute wollen, wenn sie einen Film schauen, das ja unterwegs schauen, und zwar auf ihrem Smartphone, nicht auf einem zusätzlichen Gerät. Oder auf ihrem Tablet, nicht auf einem zusätzlichen so Gerät. Und da sehe ich das, was die anderen haben die Vielfalt. Du kannst da untereinander sharen. Ja, das würde ich an der Stelle auch als Riesenvorteil sehen. Wenn man jetzt von ausgeht, also ich kann jetzt im Bekanntenkreis umschauen, die etwas älteren Kinder, 14, 15, 16 Jahre, die haben ja dann alle auch mittlerweile schon ihre Smartphones. Und wenn ich mich so umgucke, siehst du eigentlich auch nur noch Smartphones. Spricht eigentlich nichts dagegen, die Geräte dann mittlerweile auch mit den Konsolen zu verwenden. Und das fällt halt jetzt mittlerweile dann halt schon ab. Du hast die Xbox zu Hause, das Smartphone hast du sowieso und dann kannst du das kombinieren. Sie haben ja auch dieses Mi Universe, das funktioniert ja an Browser-based dann. Also du kannst ja dann auch x-beliebige Smartphones, iPhones, Windows Phone 7 und sonst irgendwas verwenden. Aber von der Innovation habe ich bei Nintendo ja da nichts gesehen. Also die anderen haben ja nur eigentlich Produktpflege betrieben, also neuere Titles da auf dem Marketplace angepriesen, aber sonst, wenn jetzt das die neue Konsole von Nintendo ist, dann sind sie ja wieder eine Generation hinterher eigentlich. Mhm. Aber wie siehst du das, wenn die, es muss nicht mal das ominöse Apple TV kommen, es muss ja nur die Apple TV, die bestehende, geöffnet werden für Apps. Ich meine, du kannst jetzt ja schon viele Spiele, dank AirPlay Mirroring, spiele ich nicht mehr nur auf dem Smartphone oder auf dem iPad, sondern ich streame mir die auf dem Fernsehen. Wieso soll ich denn dafür noch eine Konsole kaufen? Eben, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Und da bin ich der Meinung, eben wie du auch, dass man sagt, diese ominöse Apple TV ist eigentlich der Heilsbringer, nicht die Apps auf den Display, sondern du willst ja auf den großen Fernseher, willst du ja nur deinen Film schauen oder vielleicht ein Spiel spielen. Dass eigentlich das Nebenschaubereich eigentlich dann auf einem Smartphone, Tablet passiert. Also quasi, dass die Apple TV, wenn man das so nennen möchte, eigentlich eine Smart-Class-Prinzip hat. Bloß halt vielleicht noch intelligenter eigentlich. Und dass das eigentlich der eigentliche Clou ist, weil Samsung hat ja die Klatsche, die ganzen Icons da auf deinem Fernseher drauf und du bedienst es mit Stimme, Winken oder so, wie diese eine Frau da gezeigt hat, ist ja nett, aber eigentlich willst du das gar nicht auf diesem Display haben, weil es dich nervt. Ich will, wenn, dann will ich einen Film schauen und wenn ich Zusatzinformationen haben will, dann mache ich das auf dem iPad oder auf irgendeinem Tablet oder irgendeinem Smartphone, genau. Und nicht auf dem großen Rechner, dann irgendwie noch das Bild halbiert und rechts irgendwie www irgendwas und dann brauche ich fast einen Feldstecher, je nachdem. Nee. Aber was man jetzt auf der anderen Seite nochmal sagen muss, ist wirklich an der Stelle, ich denke mal, also Spielkonsolen werden nicht aussterben. Nein, glaube ich auch nicht. Weil, das sicherlich nicht, ja. Weil auch wenn die ganzen Casual-Gamer, sage ich jetzt mal, sich schön auf die Tablets und so weiter stürzen. Also man kann mir erzählen, was man will. Wenn man ein gescheites Spiel spielen möchte, dann braucht man einen vernünftigen Controller dafür und da brauchst du die Haptik. Und ein Touchscreen hat die Haptik nicht. Da kannst du dir zwar auch diese komischen Dinger da drauf kleben, aber das bringt dich auch nicht weiter. Mhm. Und ich glaube schon, dass das in Zukunft auch noch so bleiben wird. Dass du dann, wenn eine Konsole oder irgendwie ähnliches haben wirst. Das garantiert vor allem für die High-End-Spiele, die noch richtig Grafik und Power benötigen. Ja. Das garantiert. Und dann muss ich auch. Das wollen sie ja in die Cloud verschieben. Ja, da ist zum Beispiel auch auf der PlayStation oder bei der PlayStation-Pressekonferenz, ich glaube, direkt gesagt oder angesprochen wurde es nicht, aber es gibt ja Gerüchte, dass Sony OnLive oder einen anderen Streaming-Dienst kaufen möchte, der Spiele streamt. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Genau. Ja, Nvidia hat ja auch ziemlich dort was veröffentlicht letztens, dass sie also dort speziell rechenzentrumsfähige Grafikkarten. Ja, stimmt, genau, die hatten das ja auch. Jetzt produzieren, ne? Ja, ich meine, von der Idee her finde ich das nach wie vor super. Ich meine, der Raspberry Pi ist raus, der kostet $15, kann HD-Videos sogar abspielen. Wenn man sowas als Spielkonsole macht, gut, ein Gehäuse jetzt noch drum, dann kostet er halt $30-$40. Ein Gehäuse noch drum, Controller dabei und schon hat man eine Spielkonsole, man streamt sich die Spiele nach Hause und dann ist gut. Warum nicht? Dann ist Feierabend mit neuer Hardware eigentlich auch noch. Weil du quasi die Power dann unendlich aus der Cloud die jedes Jahr holen kannst. Ja. Allerdings hast du den Nachteil, an dieser Stelle, dass du da auch wieder diese schönen Flatrate-Modelle hast. Du musst monatlich dann irgendwas zahlen, hast keinen physikalischen Datenträger, die Spiele liegen alle beim Anbieter und du hast eigentlich physikalisch oder lokal bei dir auch wirklich überhaupt nichts mehr liegen. Das ist natürlich ein Traum für die Hersteller. Wie E-Books, ne? Ja. Da nicht die Xbox gibt es doch jetzt auch, wo du sie relativ günstig kaufen kannst und dann mit einem Abo verbunden. Ich glaube, für Xbox Live war das, oder? Mit Xbox Live über 2 oder 3 Jahre und nachher kannst du sie so abbezahlen quasi. Ja. Und das ist einfach das 4-Giga-Modell, aber ja, funktioniert. Also ich kann mich immer noch nicht mit diesen Controllern anfreunden. Ich brauche Tastatur und Maus. Da bin ich gerade gegensätzlich. Ich kann mit Tastatur und Maus nicht spielen. Also so die, wo du dich bewegen musst und so, das kriege ich nicht fertig. Also ich hatte es schon so, dass also bei einem Rennspiel bin ich gegen meinen Bruder angetreten, der also wirklich kein schlechter Spieler ist. Mhm. Und er hatte Lenkrad, Fußpedale und ich hatte Pfeiltasten. Gut, Rennspiele, das geht noch, das kann ich auch, aber nicht so, wo du als Person quasi dann durch die Gegend musst und dann noch Waffen wechseln und so Quatsch. So. Oder ja, gerade sagen. Das ist auch nicht mein Spielgebiet und deshalb habe ich mich. Ah, es ist doch super einfach, da geht es aber richtig ab dann auf Tastatur, Maus und dann zack. Das geht mit dem Controller meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ja, meiner Meinung nach auch. Also da finde ich ich meine, der normale Mensch heutzutage ist jahrelang geübt, mit einer Maus umzugehen. Mhm. Um nicht zu sagen jahrzehntelang. Der kann also den kleinsten Punkt mit einer Maus sofort ansteuern. Und mit so einem Controller ist das so mühsam. Also ich habe auch so einen Xbox-Controller hier. Aber den brauche ich nur für jeweils ungefähr eine halbe Stunde in jedem GTA-Game, wenn es dann um Flugzeuge geht, die du nur mit diesem Controller wirklich steuern kannst, wo du mit Tastatur und Maus einfach keine Schnitte hast, weil du irgendwie diese beiden Steuerknüppel brauchst, damit das Ding richtig fliegt. Und ansonsten brauche ich nicht. Aber da ist ja dann der Wii U-Controller eigentlich der Heilsbringer für alle Hardcore-Ballerspiele, oder? Ja, aber Nintendo und Hardcore-Ballerspiele, das ist irgendwie, als wenn du... Das würde ich jetzt so aber nicht unterschreiben. Da gibt es ganz, ganz, ganz fiese Dinger auf der Wii. Also, ja, ja. Also hast du die Demo gesehen auf der Wii U, welche Spiele da kommen? Hohoho, ich sage nur Zombie U und wie sie alle heißen, HD-Grafik mit Blut und allem drum und dran. Ja also, gut, also ich hab hier, warte mal, was war das, was ich für die Wii hatte? Dead Space. War das Far Cry oder so? Auf jeden Fall, also die Steuerung, sorry, das war nichts für die Wiimote. Nee, ich meine jetzt nicht die Remote, ich meine jetzt Wii U, dass du quasi das Tablet hast, wo du quasi deine Waffen auswählen kannst und dann hast du links und rechts 2 analoge Sticks. Also das ist doch der Heilsbringer schlechthin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir ja auch die Präsentation dazu zu dem Controller angeschaut. Erstmal hast du einen riesen Trümmer in der Hand. Ich möchte mal sehen, wie du damit eine halbe Stunde vorm Fernseher stehst und das Ding vorm Fernseher hältst, um da irgendwas zu suchen. Ja, genau. Wie fit. Da hast du wahrscheinlich nachher Oberarme, da wird jeder Bodybuilder auf dich neidisch. Und dann, was ich gesehen habe, wie die den Controller einsetzen. Und da war ich eigentlich so, das Einzige war so bei Batman war es, glaube ich, mal ganz nett, dass du mal hier irgendwie hier mit einem Scharfschützengewehr dann irgendwie in der Gegend rumschießen konntest und auch mal den Bumerang damit steuern konntest. Und ansonsten wurde das Ding tatsächlich dazu eingesetzt, eine Inventarliste von dem Benutzer anzuzeigen und dann kannst du draufklicken, welche Waffe du als nächstes nehmen willst. Und ich meine, dafür, das geht mit dem Controller heute auch schon. Was spricht dort gegen das Mauswheel? Eben, ich denke mal, die Wii U hat momentan den gleichen Stellenwert wie damals die Wii, wo die Leute eigentlich noch keine Idee hatten, was sie mit der Remote eigentlich machen könnten. Moment, das stimmt nicht. Nicht? Nein, gleich zu Anfang gab es für die Wii Red Steel. Genau, und wie Sports natürlich als Beispiel dann auch schon gleich. Ja. Mhm. Und also Red Steel, das hat wirklich Spaß gemacht. Das war so eine Art First-Person-Shooter und hat richtig Spaß gemacht. Ja. Also das Problem wurde gleich zu Anfang eigentlich schön gelöst, bloß alle anderen haben dann also nur noch Mist gebaut. Mhm. Okay. Und ich meine, also, da kaufst du dir einen First-Person-Shooter für die Wii, merkst, dass der totale Scheiße ist und danach sagst du, okay, es geht anscheinend nicht besser. Genau. Mhm. Ja. Weil ich überlege mir nämlich jetzt gerade, sag mal, jetzt haben wir eigentlich durch den Nachzug von Nintendo, haben wir eigentlich alle HD. Alle haben im Prinzip irgendwelche Kombinationen von Move-Bewegungen, also entweder Kinect mit Sprache, Bewegung, Move hat Bewegung und Wii hat Bewegung, dann das Tablet ist dann ähnlich so wie das Smart Glass, im Prinzip, Sony hat da ja noch nichts, aber im Prinzip sind die jetzt alle gleich. Nach HD kann ja eigentlich nichts mehr höhere Auflösungen kommen, weil es gibt ja noch keinen höheren Fernsehstandard, der sich durchgesetzt hat. Gibt's nicht diesen 4K, der da kommt? Die 4K, soll? Genau, ja. Ja, aber der nicht quasi auf der Masse angekommen ist, darum geht's ja. Deswegen hat er damals die Wii ja auch gewartet mit PAL-Auflösungen, um zu sagen, wir warten, bis alle HD haben und so. War eigentlich taktisch ganz klug eigentlich. Aber jetzt gibt's ja eigentlich keine, die nächste Konsole, also wenn jetzt quasi die Next Gen kommt von Xbox und Microsoft, die können da ja gar nichts mehr bieten eigentlich. Ja, doch. 3D-Hologramm. Ja, einmal drin. Welche, was für einen DVD-Brenner hast du? Welche Marke oder was meinst du? Nein. 32X, 52X. Keine Ahnung, ich habe glaube ich 32 oder so. Das spielt bei mir keine Rolle, ich habe Zeit. Aber ich weiß, was du hinaus willst. Also, ich meine, die Nummer wird erhöht, ob hinten dran was rauskommt. Ich meine, die sagen den Gamer nur hier, statt 128 Pipelines haben wir jetzt 256 und sie sind 50% höher getaktet. Das reicht schon. Ja. Okay. Ja gut, auf der anderen Seite ist es natürlich tatsächlich so, dass die Spieletitel das oftmals dann auch ausnutzen, wenn du eine schnellere Grafik, schnelleren Speicher hast, zwar noch nicht in der ersten Generation, also bei den Launch-Titeln, sondern dann etwas später. Aber es wird schon fotorealistischer. Ich habe jetzt zum Beispiel von, ich glaube, die Firma heißt Square Enix, die Final Fantasy machen. Mhm. Die haben eine Demo dargestellt. Da war ich doch, ist ordentlich. Und da kommen wir eigentlich jetzt auch wirklich in Echtzeitgrafiken in einem Bereich, wo du sagst, Mensch, das könnte auch langsam schon Richtung Spielfilm gehen. Und da wollen wir ja eigentlich doch zumindest bei einigen Spielen hin. Nicht alle. Also ich mag auch Comic-Grafik, so ist es nicht. So ein schönes Donkey Kong Country oder sonst irgendwas, von mir aus gerne. Oder Mario Kart, glaube ich, in fotorealistischer Grafik macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ja. Aber das ist schon. Die Plattformen werden quasi, sind ja, ich weiß nicht, wie lange es jetzt die Xbox und die PlayStation 3 jetzt schon gibt. Das sind ja auch schon 4-5 Jahre, oder? Ja. Also die werden ja eigentlich dann irgendwann mal vielleicht mal ausgereizt, aber so richtig ausgereizt ja dann eigentlich gar nicht, weil dann die nächste Generation wieder kommt. Und Das ist so im Prinzip wie Android, was Martin, du mal vorhin gesprochen hast, wegen Ausreizung von Android Ice Cream Sandwich, oder? Ja, habt ihr das Video gesehen gehabt? Das hab könnte ich den Tim sich angeschaut, interessieren. Ja. Wobei ich da, gibt's da eine Projektseite zu? Weil das, was ich mir da angehört habe, das war so, ja gut, wir haben die neueren Tools genommen, den neuesten GCC und dann haben wir das alles nochmal durchgebaut und das hat sich nicht nach so unbedingt viel Tweakerei angehört. Ich weiß natürlich nicht, was da für eine Arbeit dahinter steckt, aber faszinierend eben, was man eigentlich noch optimieren könnte. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, auch das SGS 3, auch wenn jetzt, es gibt Blogger, die sagen, es sei so schnell wie das iPhone, es ist doch noch irgendwie ein bisschen, man merkt noch ein bisschen, dass es hin und her geht. Ja. Und da fehlt noch was. Und wenn du das angeschaut hast, der andere war ja 2-2,5 Minuten hinten nach. Also das Original von Google. Und wenn das ja wirklich nur so wenige Handgriffe sind, oder sagen wir das, weiß nicht, sind das 10 oder 20 Nasen, die dahinter sitzen? Ich meine, Google könnte die sofort kaufen. Dann machen die das da beim offiziellen Android und ja, lustig wär's. Ja, wie gesagt, also ich bin da immer sehr skeptisch, weil ich bräuchte da mehr technische Hintergrundinfos, die da noch gegeben werden müssten. Ja. Weil es kann natürlich auch sein, der GCC ist gerade im Bereich von ARM und dem Panda-Board auch verbessert worden, dass jetzt für die ARM-Architektur eine bessere Unterstützung da ist. Und da macht eigentlich schon ein Versionswechsel von der ersten auf die zweite oder auf eine neuere Version durchaus Sinn, dass schon so viel Geschwindigkeitsoptimierung bei rauskommt, dass man da schon wirklich einiges rausholen kann. Das da, ja. Wobei man dann sagen muss, es ist aber eigentlich richtig, dass Google nicht sofort dem neuesten Trend hinterher springt und sagt, wir bleiben lieber erstmal bei der alten Version, um auf Nummer sicher zu gehen, weil Compiler-Bugs hat man beim GCC halt auch schon drin gehabt. Aber interessant ist es auf jeden Fall. Also, und so wie ich das verstanden habe, wollen die ja wohl auch vorschlagen, dass Google diese Änderungen mit übernimmt. Eben, ich meine, das habe ich auch geschrieben, Google setzt ja eigentlich auch viel auf die Community und nimmt auch viel wieder rein. Ja. Und deshalb könnte es doch noch in den nächsten Versionen kommen. Ja, ist ja umgekehrt, hat man ja gesehen, sind diese ganzen Änderungen für Android am Linux-Kernel mittlerweile in den Standard-Linux-Kernel auch mit eingeflossen. Ja. Wie war das? Samsung ist ja jetzt dabei? In Linux-Bereich? Das war, glaube ich, ja. Also die haben sich jetzt da dazu eingeschlossen, weil die auch gesagt haben, dass Samsung produziert da sehr viele Produkte auf dieser Basis. Also spannend eigentlich. Ja, ich meine, die produzieren ja auch diesen, ist das der OMAP? Nee, warte mal, wie heißen die? Oder ist der OMAP von TI? Wie war das mit Zizen? Zizen ist doch auch Linux, oder? Das ist ehemaliges Migo, ja. Ja. Eben. Also da haben sie dann schon Interesse dran. Ja, einmal, das ist natürlich ein Punkt und Samsung baut ja auch Prozessoren. Mhm. Hat nicht Samsung auch die Prozessoren für Apple anfangs geliefert? Ja. Ja. Jedenfalls, die bauen ja auch diese ARM-Prozessoren auf deren Basis und ich meine, die müssen auch mit Linux beliefert werden. Von daher passt das ja eigentlich ganz gut. Der war überfällig, der Schritt, dass sie das machen. Dass sie da reingehen, ja. Ja. Jelly Bean wird nicht Version 5.0 sein, ist auch noch interessant. Eigentlich hieß ja, dass im nächsten diesen Herbst Version 5.0 von Android kommt, die Jelly Bean. Ja. Und jetzt ist herausgekommen, dass das nicht 5.0 ist, sondern dass sie das 4.1 nennen werden. Also wird kein großer Schritt sein, sondern nur auf 4.1 gehen. Dann kommt es ja bestimmt schneller im Update. Mal schauen, es ist ja Google I.O. in den nächsten 2 Wochen, oder wann ist die? Ach ja, stimmt. Jo. Richtig, ja. Da kommt ja sicherlich noch ein bisschen was. Die Tickets waren dieses Jahr brutal schnell weg im Vergleich zum letzten Jahr, wo sie noch nicht wussten, dass es so viel Geschenk gab. Ja. Sind sie dieses Mal innerhalb von kürzester Zeit weg gewesen, ja. Weil du holst ja da den Preis quasi wieder ein mit den Geschenken, die du da erhältst. Ja.